Alles ist gut. Entspann dich. Ganz ruhig. Du bist in der Badewanne. Umgeben von Schaum. Du streckst den Arm aus. Und mit einem Messer. Ganz langsam. Ritzt du eine Furche in dein Handgelenk. Das austretende Blut bildet eine wunderschöne Rose, aus der dein verwirrtes Leben entweicht. I'm gonna go get some more.